Deutschlandfunk. Rock etc. Joan Wasser, alias Joan as Policewoman, ist eine Frau mit viel Schmerz. Since the classic, both my fathers have passed away. Seit The Classic sind meine Eltern gestorben. Was ich aber nicht als traurig empfinde. Es ist einfach, was es ist. And what it will always be. Entsprechend ist ihre Musik. Oh, I'm totally dark. Ich bin total düster und daran ist auch nichts verkehrt. Also für mich hat das nichts Negatives, sondern Dunkelheit und Nacht haben eine positive Konnotation. Mit Popmusik hat die 47-Jährige aus New York City so gar nichts am Hut, mit der Welt der Charts erst recht nicht. Ich höre einen Popsong und denke, wow, der funktioniert nie. Aber dann ist er 3 Jahre lang Nummer 1 in den Charts. Von daher mache ich einfach nur Musik. Es sollen mir andere Leute sagen, was zugänglich ist und was nicht. Ich weiß es nicht. Trotzdem ist Joan Wasser eine gefragte Session-Musikerin für ein Who is Who der Rockmusik. Elton John, John Cale, Placebo, Lou Reed, Anthony and the Johnsons, Laurie Anderson und viele andere. Once when I was on stage singing with Elvis Costello, he said, als ich mal mit Elvis Costello auf der Bühne stand, meinte er, wir sind die Sonny und Cher des Rock. Einfach, weil ich größer bin als er. Und das sind die Dinge, an die ich mich immer erinnern werde. That's what I'm remembering right now. Heute in Rock etc. Harte Schale, weicher Kern. Joan as Policewoman auf der Suche nach der großen Liebe und den perfekten Songs. Eine Sendung von Marcel Anders. Tell me, tell me, tell me, what do you want? Tell me, tell me, tell me, what do you need? Tell me, tell me, tell me, what do you want? Tell me, tell me, tell me, what do you need? You know the science is free admission. So what do you say? You can start at the beginning. No one's listening at the door frame. You got to separate now. What's real? What's not real? Tell me, tell me, tell me. What do you want? Tell me, tell me, tell me. What do you need? Tell me, tell me, tell me. Tell me. die erste Single aus dem 7. Studioalbum von Jonas Policewoman. Das ist Anfang Februar erschienen und das bislang zugänglichste und kommerziellste der kleinen New Yorkerin. Die Künstlerin heißt eigentlich Joan Wasser und hat in den letzten 27 Jahren eine erstaunliche Karriere hingelegt. Von Fachpresse und Feuilletons zur ganz großen Musikerin der Gegenwart hochgejubelt, aber von der breiten Masse, vom Mainstream-Publikum, weitgehend ignoriert. Einfach weil Joan keine Hits in den internationalen Charts hat, kaum im Radio gespielt wird und primär durch Clubs tingelt. So auch mit Damned Devotion, das von der Kritik hochgelobt wird. Ende Dezember 2017, Joan Wasser empfängt in Berlin zum Interview. Eine Frau mit harter Schale, aber weichem Kern, verschanzt hinter Sonnenbrille, schwarzem Leder und undurchdringlicher Mimik. Die 47-Jährige hat viel erlebt und mitgemacht, dementsprechend verschlossen wirkt sie im Gespräch, will zunächst nicht viel über sich und ihre Gefühlswelt verraten, muss erst auftauen und regelrecht geknackt werden. Dann ist sie äußerst charmant und erzählt eine Geschichte, die für mehrere Leben reicht. I definitely have lived many lives to the point where it feels a little startling at times. Ich habe schon so viel erlebt, dass es sich manchmal ein bisschen alarmierend anfühlt. Aber ich bin froh, dass ich immer noch hier bin. Davon bin ich selbst überrascht, weil ich mehrfach vom Schicksal übertölpelt wurde, weil ich vor aller Augen zusammengebrochen bin und immer wieder aufstehen und von vorne anfangen musste, weil ich nie wusste, wie ich das überleben soll. Wasser wächst in Norwalk, Connecticut auf, 90 Autominuten nordöstlich von New York. Eine 90.000 Seelenstadt, gut bürgerlich, sauber, kinderfreundlich. Mit 6 lernt Joan Klavier, mit 8 Violine. Sie entpuppt sich als regelrechtes Wunderkind, bekommt ein Stipendium an der Universität Boston, studiert bei Juri Masokewitsch und wird Teil des Sinfonieorchesters. Damit tourt sie um die Welt, fühlt sich in der Welt der Klassik aber nicht wirklich wohl und beginnt zu rebellieren. Ich hatte schon früh ein Problem mit Autorität. Mir war bereits mit 11 Jahren klar, dass die Welt aus dem Ruder läuft. Und das habe ich immer noch in mir, selbst wenn ich mittlerweile nicht mehr ganz so wütend bin. Ich hege zum Beispiel keinen Groll mehr gegen Polizisten. Und ich versuche auch nicht mehr so schnell zu fahren. Ich schätze, ich werde langsam besser. Joan hört Punkrock, spielt ihre Violine gerne laut und schräg und steigt Anfang der 90er bei den Dam Builders ein. Eine Band aus Boston, die Indie-Rock spielt, aber bei einer großen Plattenfirma unter Vertrag steht und 1994 tatsächlich ein Mini-Hit landet. Die Single Shrine läuft bei MTV und im College-Radio und ist politisch hyperkorrekt. Sie beschreibt eine Liebesgeschichte zwischen einem weißen Jungen und einer indianischen Ureinwohnerin und wie die beiden durch Verständnis und Weltoffenheit sowohl kulturelle, gesellschaftliche wie auch religiöse Barrieren überwinden. Naiv und tief romantisch, perfekt für die Generation X. Dam Builders nehmen 6 Alben auf, 3 davon mit Joan als Violinistin, Keyboarderin und Backgroundsängerin, die durch schrille Klamotten und gefärbte Haare auffällt. 1995 tritt die Band beim Lollapalooza Festival auf. Zu ihren Fans zählen R.E.M. und Radiohead, wegen Joans aggressivem Spiel, das ihr zahlreiche Anfragen beschert. Als sich die Dam Builders 1997 auflösen, zieht sie nach New York City und arbeitet als Sessionmusikerin. Sehr erfolgreich. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman, One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today, I am a boy. One day I'll grow up, I feel the power in me. One day I'll grow up, of this I'm sure. One day I'll grow up, I'll know a womb within me. One day I'll grow up, feel it full and pure. But for today, I'm a child. For today, I am a boy. For today, Anthony and the Johnsons aus ihrem Debüt I'm a Bird Now, das mit dem Mercury-Preis ausgezeichnet wird. Joan tritt der Band 1999 bei und arbeitet nebenher für so unterschiedliche Auftraggeber wie Elton John, Lou Reed, Rufus Wainwright, John Cale, Sheryl Crow, die Scissor Sisters, Sparkle Horse, Dave Gahan, Fishbone, Laurie Anderson und viele andere. Joan begleitet sie im Studio oder auf der Bühne. Mit den meisten Kollegen freundet sie sich auch privat an. Selbst mit Lou Reed, der als regelrechter Menschenfeind gilt. Ich kannte ihn schon eine Weile, bis ich irgendwann mit ihm getourt bin und mit ihm auf der Bühne gesungen habe. Das war einer der Höhepunkte meines Lebens, denn die Art, wie seine Band die Songs zum Leben erweckt hat, war geradezu transzendental. Ich habe mich komplett in den Sound verloren, was das Größte ist, was du mit Musik erreichen kannst. Eine Menge Leute verwenden Drogen, um dahin zu kommen. Aber wenn die Musik gut genug ist, wie bei ihm, braucht man die gar nicht. Und Lou war so liebevoll und nett zu mir. Er hat mich permanent angestachelt, noch besser zu werden. Aber nicht auf eine böse Art und Weise. Für mich war er wie ein Mentor. Die Freundschaft hat einen regelrechten Schneeballeffekt. Joan wird in der New Yorker Avantgarde- und Underground-Szene als Koryphäe hofiert und kann sich vor Angeboten kaum retten. Obwohl das für gewaltigen Stress und für Termindruck sorgt, lässt sie sich nur zu gerne darauf ein und ist bis heute offen in viele Richtungen. I would love if Madlib called me. Ich fände es toll, wenn mich Madlib anrufen würde. Oder wenn RZA oder Andre 3000 mit mir aufnehmen wollten. Es gibt eine Menge Leute, die ich interessant finde. Wobei mein Problem darin besteht, dass ich nicht Nein sagen kann. Das ist vielleicht nicht gut für meine Gesundheit, aber egal. Zuletzt nimmt sie ein bislang unveröffentlichtes Album mit David Sylvian auf und bestreitet ein MTV Unplugged-Konzert mit Placebo. It's now time for me to introduce our second featured performer. All the way from Brooklyn, New York, please welcome Joan as Policewoman. Hey. It's the disease of the age. It's the disease that we crave. Alone at the end of the ride, we catch the last bus home. Corporate America waits. Coffee Republic and cakes. We open the latch on the gate of the hole that we call our home. Protect me from what I want. Protect me from what I want. Protect me from what I want. inside you. Yes, I want to meet you, yeah, but I don't know how to thank you, cause I know that this is the feeling that I Seit Mitte der 2000er konzentriert sich Joan auf ihre Solokarriere. Der Künstlername Joan ist Policewoman, basiert auf ihrer Lieblingsserie Policewoman. Die läuft von 1974 bis 1978 im US-Fernsehen und dreht sich um eine ebenso adrette wie schlagfertige Undercover-Polizistin. Zudem hat Joan eine Schwäche für alte Polizeiautos. I do drive a cop car. Ich fahre selbst eins, weil ich schon immer eins wollte. Also schon lange, bevor ich diesen Künstlernamen angenommen habe. Die New Yorker Stadtverwaltung sortiert diese Wagen nach 75.000 Meilen aus und versteigert sie dann. Weshalb ich mit einem Polizeiauto herumfahre. Das ist zwar irgendwie albern, aber auch ein großer Spaß. It's pretty ridiculous, but it's fun. Ein Tick, der zu ihrem Markenzeichen wird, genau wie die minimalistische Trio-Besetzung, die sie live an Schlagzeug und Bass unterstützt. Alles andere erledigt Joan im Alleingang. Und nach ihren Erfahrungen mit den Dam Builders, die letztlich an der Musikindustrie gescheitert sind, verzichtet sie auch auf einen konventionellen Plattenvertrag und veröffentlicht ihre Musik in Eigenregie. Ihr Loft im New Yorker Stadtteil Brooklyn birgt ein komplettes Heimstudio. Darin arbeitet sie am liebsten per Kopfhörer und mit Instrumenten, die sie direkt ins Mischpult einspielt. So auch bei ihrem neuesten Werk Damned Devotion, verdammte Hingabe. This record started with experiments with programming drums. Das Album entstand durch meine Experimente mit programmierten Drums. Ich wollte sehen, ob es mir gelingt, Beats anzufertigen, die zu meiner Musik passen. Zum Glück hat es geklappt. Drei Viertel des Albums habe ich bei mir zu Hause aufgenommen. Normalerweise zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens, weil ich dann besonders kreativ bin. Anschließend setzt sie die Songidee mit ihrer Band um, in den Studios von Musikerkollegen, die ihr diese im Austausch für Gastauftritte oder Sessionarbeit zur Verfügung stellen. Dieses Geschäftsmodell Studiozeit gegen Gastauftritt praktiziert sie seit 14 Jahren mit überschaubarem Erfolg. Ihre Tonträger erreichen regelmäßig die Top 70 der amerikanischen Billboard-Charts, die Top 50 in Großbritannien und die Top 80 in Deutschland. Keine Millionenverkäufe, aber Zahlen, mit denen man leben und vor allem weitermachen kann. Lady of the flag. Titel Steed ist eine Hommage an den französischen Dichter Jean Genet und einer von 12 Songs of Damned Devotion. Die sind mal ruhig und verhalten, dann wieder brachial und laut, mal minimalistisch-spartanisch, mal opulent orchestriert. Mit einem düsteren, morbiden Pop-Noir, der starke Soul-Anleihen aufweist, aber auch in Funk, Jazz und lupenreiner Avantgarde vorstößt. Alles gewürzt mit einem intensiven Gesang, mit scharfen Ecken und Kanten, aber auch geloopten Beats, die an die seligen Beastie Boys erinnern. Eine anspruchsvolle, komplexe Mischung. Dabei sind ihre Vorbilder der Sound von Motown und das Werk von Al Green. I mean, I don't know, a modern... Then I wasn't interested in making a modern Al Green, I just wanted to make an Al Green record. Ich bin nicht so sehr daran interessiert, ein modernes Al Green-Album zu machen, als vielmehr ein Al Green-Album per se. Seine Platten weisen unglaublich viel Raum für den Gesang auf. Und sie strahlen Ruhe und Behaglichkeit aus. Sie sind geradezu tiefenentspannt. Danach strebe ich auch. I'm still looking for that. Diese Affinität ist nicht immer offensichtlich, aber Joan geht es schon darum, optimistische, positive Musik zu machen. Musik, die ein Gegengewicht zu ihren Texten liefert. Denn in denen zeigt sie ihre dunkle Seite, samt emotionaler Abgründe, Sorgen und Probleme. Da geht es um verstorbene Freunde und Familienmitglieder, um gescheiterte Beziehungen, Existenzängste und das Alter. Mit derlei Dingen befasst sie sich auf kathartische Weise und lässt sie heraus, anstatt sie in sich hineinzufressen. Dadurch therapiert sie sich selbst, Musik als Zuflucht und Heilmittel. Absolutely, it's very healing. Sie ist sogar sehr heilend für mich. Gerade Wonderful, der erste Song vom neuen Album, sagt ja, ich investiere da all meine Liebe und Energie und weiß immer noch nicht, wie ich es so hinkriege, dass es sich wunderbar anfühlt. Denn das wünsche ich mir, aber das tut es nicht. Und ich verstehe nicht, warum. Ich gebe so viel, aber es funktioniert nicht. Damit fängt das neue Album an, mit dieser Frage, eben, warum klappt es nicht? Im Grunde drehen sich alle meine Alben um das, was in meinen Beziehungen falsch läuft. Es geht um Kommunikation und darum, eine Balance zwischen Hingabe, Klarheit und Ehrlichkeit hinzukriegen. Eine schwierige Sache. Clear and communicative and honest at the same time, which is a difficult balance. I've let the water run clear, and now my body whispers you. Wonderful, wonder why. Precious silver and gold and pearls and oysters, flesh drop down, we two to serve and pray to love. Schmerz, Verlust und Tod kennt sich Joan Wasser aus. Im Mai 1997 starb ihr Freund, mit dem sie 3 Jahre liiert war, ihr Musikerkollege Jeff Buckley. Die beiden galten als Traumpaar der New Yorker Indie-Szene und haben oft zusammengearbeitet. Entsprechend zu knabbern hat sie an der Art, wie Jeff sein zweites Album angeht, den Nachfolger zu Grace. Er zieht sie aus der Öffentlichkeit und ihrer Beziehung zurück, um in Memphis, Tennessee, an neuen Songs zu basteln. Über Monate hinweg, in völliger Isolation und aus gutem Grund. The thing that I know is that he was really disturbed by the amount of money that his label had put into Grace. All das Geld, das sein Label in Grace gesteckt hat, hat ihm große Sorgen bereitet. Denn er wollte mit dem zweiten Album etwas ganz anderes machen, während sie eher Grace 2 erwarteten. Er hat an Musik gearbeitet, die nicht weniger umwerfend war, aber nicht ganz so kommerziell. Insofern hat er sich nicht getraut, dem Label zu sagen, was er vorhatte. Er dachte, sie haben mich so unterstützt, dass ich wirklich weit gekommen bin. Und das hat ihn zerrissen. Es war wirklich hart für ihn. Die beiden verabreden sich für Juni 1997, für den Moment, da die Songs geschrieben sind und Buckley sie nur noch mit der Band aufnehmen muss. Doch am 29. Mai ertrinkt er beim nächtlichen Bad in Mississippi. Er wird 30 Jahre alt. Joan erfährt erst Tage später davon und ist am Boden zerstört. Sie braucht Jahre, um sich von dem Schock zu erholen. Ihre Retter sind Anthony Haggerty von Anthony and the Johnsons und Rufus Wainwright. Working with them both was, I mean, what can I say, fabulous. Mit ihnen zu arbeiten war fantastisch. Gerade Anthony hat mein Leben komplett verändert. In seiner Band zu spielen war eine völlig neue Erfahrung, weil ich nie zuvor so leise Musik gemacht habe. Also seit ich mit der Klassik aufgehört habe. Ich war jahrelang davon besessen, so viel Krach wie möglich zu produzieren. Und dann hat er von mir verlangt, das komplett zurückzuschrauben, was mir zu der Zeit ungemein geholfen und mich geradezu geheilt hat. Das gilt auch für Rufus. Sie sind beide unglaubliche menschliche Wesen. Jeder auf seine Art und unabhängig von der Musik. Gleichzeitig entwickelt sie eine chronische Beziehungsunfähigkeit, schlingert von einer Romanze in die nächste und sucht immer nur den einen, den neuen Jeff, den sie aber nicht findet. Damit hat sie sich inzwischen abgefunden, sagt sie, aber gleichzeitig ist es auch das, was sie antreibt, was sie zum Schreiben motiviert, was sie in ihren Texten verarbeitet und ihre musikalische Identität ausmacht. Eine Aura von Schmerz, Verlust und Verlangen. Genau das unterscheidet Joan Wasser von vielen Musikern der Gegenwart. Ihre Gefühle sind intensiv und echt. Sie gibt nicht vor zu sein, was sie nicht ist. Sie ist einfach sie selbst. Eine erstklassige Musikerin mit einer starken Persönlichkeit und einem weichen Kern, der nur gelegentlich aufblitzt. It's actually not very surprising. Das ist doch nicht wirklich überraschend, oder? Für mich gehört es zum Starksein dazu, dieses Verlangen, auch mal an die Hand genommen zu werden. Ich sage oft zu Leuten, sagt mir, was ich tun soll, gebt mir Anweisungen, kommandiert mich. Denn es ist sehr ermüdend, alles alleine zu machen und auf meine Art. Es ist toll, auch mal gesagt zu bekommen, mach dies oder das. Man braucht beides. And then it's kind of just like, just tell me what to do. You need both. Sie hörten Rock etc., harte Schale, weicher Kern. Joan as Policewoman auf der Suche nach der großen Liebe und den perfekten Songs. Eine Sendung von Marcel Anders. Redaktion Tim Schauen. feel the end.